1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schon wieder Nacht und schon wieder 1 Uhr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Wer gerne mit mir sprechen möchte, das hier ist unsere Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Freie Themennacht. Und der erste Anruf heute Nacht ist Rainer und Rainer ist 51. Das stimmt, nicht wahr, Rainer? Ja, ich werde jetzt 52. Naja, dann sagen wir noch 51. Na, sagen wir nur 51. Um was geht's bei dir? Ich darf doch Domian sagen. Ne? Natürlich, natürlich. Ja. Also, okay. Um was geht's? Ja, es geht um Folgendes. Ich habe da ein Problem, mit dem ich nicht mehr fertig werde, quasi. Ich muss dazu sagen, ich bin mit 6 Jahren, bin ich mal so sehr geschlagen worden. Also ich war grün und blau am ganzen Körper. Von wem? Von meinem Vater. Mhm. Weil ich mal, ich musste mal, wenn einige Leute oder einige Kinder, die haben Taschengeld gekriegt. Ja. Und ich wollte auch Taschengeld haben. Ja. Und dann habe ich mich mal betätigt und habe dann bei meiner Mutter mal ins Portemonnaie reingeguckt. Geguckt? Und dann habe ich die 100 D-Mark, waren das D-Mark noch? Ja. Habe ich die rausgeholt und bin dabei ausgefahren. Was? Und bist dabei was? Der Kiosk, der Besitzer von. Moment. Du hast 100 D-Mark rausgenommen. Habe ich rausgeholt. Und was hast du denn? Ich wusste ja noch nicht, was 100 D-Mark sind. Ach so. Ne? Mhm. Was die für Wert haben. Ach so, verstehe. Sonst wäre es ein bisschen viel gewesen fürs Taschengeld. Ich habe die 100 D-Mark rausgezogen, wollte mir ein paar Bonbons kaufen. Und dann hat der vom Kiosk hat dann gesagt, irgendwas ist ja nicht in Ordnung. Mhm. Klar, in der Zeit so ein kleiner Kerl mit 100 Mark, das war schon auffällig. Ist aufgefahren. Ja, ja, klar. So, und dann hat er mit meinen Eltern gesprochen. Mhm. Und mein Vater hat mich dann so grün und blau geschlagen, dass mir dann ein paar Jahre fehlen. Dass dir ein paar Jahre fehlen? Ja. Dass die Erinnerungen an deine Lebenszeit, als du 7, 8, 9 Jahre alt warst, ist weg. Ist weg. Ach. Aber du erinnerst dich daran, dass er dich grün und blau geschlagen hat? Ja, das weiß ich noch. Also bis zur Bewusstlosigkeit, ne, quasi. Hat er dich wirklich bewusstlos geschlagen? Hat man das hinterher? Ja, ich war grün und blau. Also ich war von oben bis unten, ne, das weiß ich noch. Mhm. Hat denn später deine Mutter das mal bestätigt, dass er dich bewusstlos geschlagen hat? Nee, meine Mutter war dabei, aber die hat das nicht bestätigt. Naja, ich meine, ich frage ja nur, ob das irgendwann hinterher jemand zu dir gesagt hat, ja, der hat dich tatsächlich bewusstlos geschlagen. Ich hab das irgendwie mitgekriegt. Also so ein paar Lücken kriege ich ja noch zusammen. Mhm. Weil das ist so lange her, du warst so ein kleiner Junge, du hast unter Schock gestanden, da gehen die Erinnerungen ja schon mal so ein bisschen durcheinander. Ja, das war einfach nur, der hat mich nur bewusstlos. Und dann irgendwann bin ich ja auch mal wieder aufgewacht. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, so, jetzt zur Strafe ziehst du jetzt mal die kurzen Sachen an, also kurze Hose, kurzes Hemd. Mhm. Ne, und jetzt fahren wir zum Onkel. Ne, also da war eine Geburtstagsfeier oder was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Und seitdem ist die Verwandtschaft auch kaputt gegangen, weil der Onkel wird wohl gesagt haben, also entschuldige, aber bitte, so schlägt man kein Kind, ne? Ach so, du solltest die kurzen Sachen anziehen, damit die Verwandten sehen. Damit jeder sieht, was ich gemacht habe, ja. Ja, sagen wir besser, damit jeder sieht, was dein Vater gemacht hat. Oder das, ja. So. Ja. Damit wollte der Vater noch protzen und sich dicke tun. Meine Eltern, ja. Deine Eltern, ja. Deine Mutter ist ja offensichtlich genauso schlimm gewesen und die ist nicht dazwischen gegangen und hat dich geschützt. Die hat mich nicht, die hat ihn nicht davon abgehalten. Der hat alles in die Hand genommen, was er gefunden hat und hat auf mich draufgeprügelt. Wenn der das mit dir schon damals gemacht hat, als du 6 Jahre alt warst, wegen einer solchen Kleinigkeit, du hast es ja nicht böse gemeint als kleiner Junge, hat er dich später dann auch nochmal schlimm verprügelt? Ja, ja, der war immer, also irgendwie hat er mich immer, der war einfach nicht normal, also kann man nicht als normal bezeichnen. Ja. Aber du würdest sagen, diese Geschichte, als du 6 Jahre alt warst, war die schlimmste für dich? Ja, das war der Hammer. Also der hat mich also so verprügelt. Wenn ich jetzt so die Fernsehsendung sehe, hier Sat.1 und so weiter, den Psychologen, da kommen auch immer so Fälle auf. Das erinnert mich so, da kommen sofort die Erinnerungen hoch. Ne? Ja, ja. Das war also echt hart. Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ja. Ja. Hast du später, als du erwachsen warst, als junger Mann, mit deinem Vater mal darüber geredet? Nein, mit dem kommt man überhaupt nicht drüber reden. Lebt er noch? Nein, der ist schon lange, der ist an Krebs gestorben. Was hast du empfunden, als er gestorben ist? Nichts. Nichts? Nichts. War es dir egal? Das ging mir den Popo runter, ja. Und die Mutter, lebt die Mutter noch? Ja, die Mutter lebt noch, aber wenn ich die sehe, dann kommt mir immer eiskalt den Rücken, das läuft mir alles eiskalt den Rücken runter. Hast du denn oft Kontakt mit ihr? Ja, die ist langsam alt, die wird 89 oder er ist 89 und die ist auch hilfebedürftig, aber langsam geht's mir auf den Keks. Es läuft dir kalt den Rücken runter, weil sie sich dir gegenüber früher so schlimm verhalten hat und weil sie kaltherzig ist? Ja, die ist einfach kaltherzig, genau. Die hat daneben gestanden, der hätte mich beinahe totgeschlagen. Und die Verwandtschaft hat sich auch von denen verabschiedet damals. Nachdem die das gesehen hatten? Ja, genau. Und seitdem war das geht mir alles, weiß ich nicht. Also jetzt bist du 51 Jahre alt und diese schlimmen Erlebnisse aus deiner Kindheit, besonders dieses, als du 6 Jahre alt warst, geht dir bis heute nach und beschäftigt dich? Das geht mir schon ein paar Jahre durch den Körper, ja. Das glaube ich. Du hast es nie verarbeiten können, richtig? Ich kann das nicht. Und ich habe auch schon mehrmals versucht, irgendwie Psychologe oder therapeutische, aber die Leute können mir auch nicht helfen. Ja, da überlegen wir. Vielleicht habe ich auch die falschen Therapeuten, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, da kann man schon helfen. Ich würde dich gerne noch zu deiner Mutter befragen. Die ist ja hilfebedürftig, hast du gesagt. Und du kümmerst dich so ein bisschen um sie. Ja, ich fahre dann schon mal. Aber jetzt im Moment nicht, weil ich trinke ja. Du trinkst? Oh ja, und seitdem darf ich nicht, also ich fahre nicht. Bist du Alkoholiker? Ich bin seit 15 Jahren bin ich Alkoholiker, ja. Aha. Lebst du alleine? Ich bin alleine im Moment. Nein, nicht nur im Moment, sondern generell. Lebst du alleine? Ich bin alleine, ja. Ja, keine Partnerin, keine Frau? Nein. Seit 15 Jahren Alkoholiker? Nein, mit 15 bin ich Alkoholiker geworden. Ach so. Und seitdem trinkst du? Und seitdem, ja. Und zwischendurch habe ich mal wieder eine Pause gemacht. 10 Jahre, 12 Jahre. Und nach der Scheidung, naja, okay, dann habe ich ein bisschen mehr getrunken. Ne? Wie viel zum Beispiel hast du heute schon getrunken? 4 Flaschen Bier. Aber du kannst nicht ohne. Ich kann nicht ohne, nein. Ich will einfach vergessen. Ich will einfach nur. Ja, verstehe ich. Kann man schwer erklären. Nee, kann ich gut verstehen, Rainer. Aber so vergisst man eben nicht, so macht man sich kaputt. Das weiß ich. Ne, so machst du dich zusätzlich noch kaputt mit dem Alkohol. Also, da müsste ganz viel passieren in deinem Leben. Ja. Ich glaube auch, dass du an die falschen Therapeuten geraten bist. Ich glaube. Ja, das sage ich ja gerade. Ich bin an die falschen Leute geraten. Ne? Ich möchte gerne, dass meine Psychologin dich berät. Jetzt. Sie weiß, also vielleicht kann man ja mal hier in Dortmund irgendwie einen guten Psychologen erwischen. Ja, oder vielleicht wäre eine Klinik auch gar nicht schlecht für dich. Nein, kein, um Gottes Willen, nee, also wenn dann, Klinik wäre insofern auch gar nicht schlecht, dass du von dem Alkohol wegkämst. Warum nicht Klinik? Nee, also ich will meine Ruhe haben. Ich hab schon mehrere Klinikaufenthalte gehabt. Okay. Und die haben schon, Okay, gebucht. Ja, das nervt einen. Das regt einen auf. dann werden wir jetzt mal versuchen, uns für dich schlau zu machen. Ob wir im Ruhrgebiet, in deiner Gegend, einen guten Therapeuten oder eine Therapieform, die für dich gut ist, finden. Ich bin sicher, wir werden etwas finden. Das wäre nett, ja. Ich möchte dich wirklich sehr animieren, das zu machen, Rainer. Du hast wahrscheinlich bisher Pech gehabt in Sachen Psychologen und Therapien. Aber es gibt Menschen, es gibt Therapien und es gibt Therapeuten, die das können, auch mit solchen schweren Traumatisierungen aus ferner Kindheit umzugehen und den Patienten dann noch zu helfen. Mach es für dich, mach es für dein Leben, damit du jetzt demnächst noch schönere Jahre vor dir hast, als die schlechten Jahre, die du hinter dir hast. Ja? Ja, ich werde es versuchen. Gut, Rainer, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine zurückgerufen, jetzt sofort. Ich danke dir erstmal. Sehr gerne und ich wünsche dir viel, viel Glück und viel Erfolg. Aber wie gesagt, das ist ein langes Thema, da kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Ah, da bin ich sicher, was du hinter dir hast. Das kann man nicht in 5 Minuten. Nein, das war. Aber das, was du angerissen hast in 5 Minuten, ist schon so dramatisch, dass es mir klar macht, dass du dringend Hilfe brauchst. Das weiß ich selber, ja. Mhm. Aber erstmal die richtigen Leute finden, ne? So, und da kümmern wir uns jetzt drum. Das wäre nett. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Alles Gute, Rainer. Ja, ich danke dir nochmal. Gerne, tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Max und Max ist 16 Jahre alt. Guten Morgen, Max. Morgen, Domian. Um was geht's bei dir, Max? Ja, vielleicht kennst du mich noch. Wir haben vor 8 Wochen schon mal telefoniert. Sag mal ein Stichwort zum Thema. Angst um meine Berufsausbildung. Ah, aber natürlich. Genau. Aber natürlich, dein Auftritt hier bei uns hat eine große Welle geschlagen. Ja. Weil du ein junger Mann bist, der eine Ausbildung hat und aber keine Kohle hat zu leben und kurz davor stand, die Ausbildung abzubrechen. Genau. Vielleicht sagst du es in deinen Worten nochmal, wie dramatisch die Situation war damals. Also ich habe ja im September letzten Jahres eine Ausbildung bekommen zum Bankkaufmann. Ja. Klingt zwar gut und man bekommt ja auch gut Geld eigentlich, aber man hat ja auch hohe Ausgaben. In dem Fall hat es nicht gereicht und ich konnte mir die Ausbildung theoretisch nicht mehr leisten. Wir müssen hinzusagen, dass du nicht, dass dein Elternhaus nicht dort ist, wo du die Ausbildung machst. Genau, also ausgezogen. Du brauchtest eigentlich dann eine Wohnung oder irgendwie eine Unterkunft. Genau. Ja. Ins München des Ostens, also nach Jena. Ja. Wo es auch ziemlich teuer ist von Mietpreisen her. Mhm. Ja. Und somit war ich ja schon kurz vorm Aufgeben und habe mich ja dann mit dir gemeldet. Ja, die Situation war so, dass du jetzt wirklich uns erzählt hast, ich will arbeiten und ich habe eine Ausbildungsstelle, aber ich schaffe es nicht mit dem Geld, was ich durch meine Ausbildung bekomme, mein Leben zu finanzieren. Genau. Und ich habe damals zu dir gesagt, das kann doch nicht sein, es muss doch irgendwelche Beihilfen geben, Unterstützung und so. Und dann gab es hier bei uns wahnsinnig viele Hinweise für dich und die haben wir an dich weitergeleitet. Was ist jetzt daraus geworden? Genau, also ich habe dann zum Beispiel die ganzen Hinweise bekommen, habe erstmal auch lange gebraucht, die durchzuarbeiten und wirklich zu filtern, was ist gebrauchbar, was nicht. Ja, ist immer schwierig, klar. Aber ich bin auf jeden Fall dankbar für jede Zuschrift, werde mich auch jetzt noch in den nächsten Tagen weiterhin melden bei den Leuten und mich bedanken. Mhm. Ja, was ist rausgekommen? Ja, erzähl. Also, meine Ausbildungsbeihilfe wurde ja abgelehnt. Mhm. Und dann sagte man mir ja, es gäbe da nichts anderes für Auszubildende. Ich müsste dann halt damit leben. Wer hat dir das damals gesagt? Das war mein Berater von der Arbeitsagentur. Ja, okay. Nun kam aber eine Zuschrift oder mehrere Zuschriften, auch von ehemaligen Auszubildenden, die nach Hartz IV als Grundaufstockung bekommen haben. Mhm. Also bin ich daraufhin auch nochmal zum Jobcenter und habe mich erkundigt. Mhm. Und da kam Folgendes raus, dass ich das beantragen kann, dass mir das zusteht. Ach, guck, siehst du? Zwar nur anteilig, aber eine vorläufige Berechnung hat 50 Euro erstmal gegeben. Immerhin. 50 Euro sind 50 Euro. Sind 50 Euro, finde ich auch. Richtig. Und das läuft halt jetzt. Ja. Werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen wieder Bescheid bekommen. Mhm. Ja, viele haben auch geschrieben, also es waren auch 2 oder 3 Banker dabei. Mhm. Die dann meinten, ich soll doch mal im Unternehmen noch mal nachhaken, ob denn nicht irgendwas Unterstützendes möglich wäre, Fahrtkosten möglich. Genau, die kamen nämlich auch noch bei dir drauf, ne? Die Fahrtkosten. Genau. Mhm. Und auch da konnte ich was erreichen, sodass ich jetzt da auch so um die 50 Euro bekomme noch an Zuschuss. Von deinem Unternehmen? Genau. Du hast dein Unternehmen angesprochen nochmal. Mhm. Hattest du das Unternehmen denn vorher auch angesprochen gehabt? Mir ist das so in Erinnerung. Ich hatte das angesprochen, ja. Mhm. Da ging es aber eher so auf normale Zuschüsse zurück oder ob man irgendwas am Gehalt drehen könnte. Mhm. Aber nicht direkt so auf Fahrtkosten. Aber da die Fahrtkosten ja enorm sind teilweise, mhm. Bin ich da nochmal drauf eingegangen. Und da haben wir dann einen Zuschuss vereinbaren können. So, dann haben wir jetzt schon mal 100 Euro mehr im Monat. Richtig. Das ist eine Stange Geld. Das ist eine richtige Stange Geld. Das merkt man natürlich auch jetzt. Natürlich. Reicht das denn jetzt aus für dich, um über die Runden zu kommen? Oder hat sich da noch irgendwas ergeben? Also ich sag mal, derzeit lebe ich wie ein Auszubildender. Ich komme hin mit meinem Geld, ja. Habe das alles gut eingetaktet. Ja. Ich lebe nicht über meinen, oder ich lebe nicht über einen Standard. Mhm. Ich lebe ganz normal. Mhm. Du kannst in Ruhe deine Ausbildung jetzt machen und bist zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Das ist ja super, weil das war damals wirklich, ich war richtig empört bei der Vorstellung, dass du deine Ausbildung an den Nagel hängen musst, nur weil dir irgendwie niemand richtig helfen kann. Und das ist jetzt gelungen und passiert. Genau, also ich bin auch natürlich ein bisschen sauer auf meinen ehemaligen Berater, dass man mir das nicht so verkörpert hat. Mhm. Das finde ich traurig, weil das ist verlorene Zeit gewesen und verlorenes Geld. Also mich wundert ja auch, du hattest uns damals oder mir schon damals erzählt, dass du viele Leute schon angesprochen hattest, zum Beispiel auch die von der Gewerkschaft irgendjemanden oder auch, ja. Dass dir niemand eine konkrete Aussage gegeben hat, das könnte man doch noch so und so machen. Ja, bei euren Zuschriften, das war auch ein Vorteil, waren zwei vom Arbeitsamt, zwei Zuschriften, also von Mitarbeitern, die dann natürlich noch genaue Tipps geben konnten. Genau. Also vielen Dank an die Mitarbeiter vom Arbeitsamt. Genau. Also, da habe ich auch Kontakt aufgenommen. Super. Ja, das ist doch eine tolle Rückmeldung, Max. Das heißt, alles in Butter im Moment. Alles in Butter. Und das Beste, es hat sich ein Politiker gemeldet. Es hat sich ein Politiker gemeldet? Ich weiß nicht, darf ich einen Namen nennen? Ja, hier darf man alles sagen. Okay, also der Dr. Gregor Gysi, mhm. der Fraktionsvorsitzende von der Linkspartei, hat sich gemeldet. Ja. Er möchte sich persönlich mit mir treffen. Ja. Und wir treffen uns im Mai in Berlin persönlich. Na, guck mal, was da noch bei rauskommt. Obwohl, meine ich mich recht zu erinnern, dass du SPD-Mitglied bist? Richtig. darüber weiß er eigentlich auch Bescheid. Also keine Berührungsangst? Keine Berührungsangst, auch keine Abwerbungsangst oder so, sondern wirklich nur das rein informative Gespräch. Was lief hier falsch, was läuft falsch? Ja. Also, das heißt, dieser kleine Auftritt hier bei uns hat dir jetzt das Leben ermöglicht, was du führst im Moment. Genau. Das freut mich total, finde ich super. Und nochmals tausend Dank an die vielen engagierten Leute, die uns gemeldet haben und wir die Sachen dann an dich weitergereicht haben. Das passiert ja immer wieder. Nicht jedes Mal erzählen wir das hinterher hier auch auf dem Sender, dass eure Hilfe manchmal so groß ist und so ausschlaggebend, wenn ihr euch hier meldet und mailt und wir reichen das dann an die Betroffenen weiter. Das ist manchmal wirklich atemberaubend, muss ich sagen. Und freut uns sehr, dass dann so eine Interaktion stattfindet und wir dann so vermittelnd quasi helfen können. Ja, es waren noch wirklich sehr viele Zuschriften. Also ich war selbst erstaunt, als ich dann zum Briefkasten gegangen bin nach der Arbeit. Ja, ja, ja. Dachte ich wirklich, wow. Also das hätte ich nicht gedacht, dass man doch noch sich so untereinander hilft von den Leuten. Und da geht auch nochmal mein Dank wirklich an die Leute. Ja, lieber Max, danke für deinen Anruf und mach deine Ausbildung ordentlich und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt ist aber höchste Zeit, euch auf morgen hinzuweisen. Morgen ist Thementag, schon wieder Mittwoch und unsere Themennacht. Und das Thema morgen heißt ganz einfach Wasser. Ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die eine besondere Erfahrung mit Wasser gemacht haben. Eine besonders schlimme Erfahrung oder vielleicht auch eine besonders schöne Erfahrung. Also zum Beispiel Leute, die im Wasser verunglückt sind oder die wegen Wasser verunglückt sind. Gerne auch mit Menschen, die vielleicht jemand anderen aus dem Wasser gerettet haben. Oder jemanden gerettet haben, der ins Eis eingebrochen ist. Und da möchte ich gerne mit Leuten reden, die eine besondere Beziehung zu Wasser haben. Man kann eine besondere Beziehung vielleicht zum Wasser haben, wenn man einen extremen Sport, einen extremen Wassersport betreibt. Oder vielleicht auch, wenn ein Angehöriger seebestattet wurde. Das habe ich auch schon hier gehört, dass dann manche Leute einfach an den Strand fahren und quasi so eine Andacht dort halten, wo andere ihren Urlaub machen. Die sitzen am Strand und gedenken des geliebten Menschen, der seebestattet wurde, vielleicht ein paar Kilometer vor dem Strand. Also, das ist unser Thema morgen, Wasser. Und wenn ihr mit oder wegen Wasser irgendwas Besonderes, Schönes oder Dramatisches, Trauriges oder Verrücktes erlebt habt, dann meldet euch. Telefonnummer morgen ab 0 Uhr. Könnt ihr anrufen 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Freie Themennacht heute. Jetzt weiter um 1.20 Uhr mit Stefan. Stefan ist 38. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Domian. Stefan, um was geht's? Ich rufe an, weil ich unschuldig im Gefängnis gesessen habe wegen sexueller Nötigung. Ach du lieber Gott. Erzähl uns die Geschichte. Oder ich frage zuerst, wie lange warst du im Gefängnis? 3 Jahre. 3 Jahre? Seit wann bist du wieder draußen? Seit 2 Jahren. Was ist jetzt genau dir damals vorgeworfen worden? Ja, ich soll meine damalige Ex-Freundin sexuell genötigt haben. Ich habe ihr keine Gewalt angetan, sondern soll sie durch mein aggressives Verhalten dazu genötigt haben, mit mir ins Bett zu gehen. So war ihr Vorwurf? Ja. Und dessen bist du angeklagt worden? Ja. Du hast es von Anfang an abgestritten? Ich habe es abgestritten, 2 Tage lang, während der Verhandlungen. Und am 3. Tag bin ich eingebrochen und habe aufgrund meiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit zugegeben, was ich nicht getan habe, also das, was der Richter mir in den Mund legte, habe ich unterschrieben als Geständnis. Warum? Um von dem Dreckzeug wegzukommen, also vom Suff und vom Kiffen. Also mit dem Hintergedanken, ich gestehe jetzt etwas, was ich gar nicht getan habe, und dann weiß ich, dass ich in den Knast komme und doch dann von den Drogen wegkomme. So war deine Überlegung? Und gesund wieder rauskommen. Genau. Bist du gesund wieder rausgekommen? Ich bin gesund rausgekommen, selbstverständlich. Ich habe da während meiner Haft nichts gemacht. War Tischtennis spielen, habe Sport getrieben, habe meine Ausbildung zum Dreher-Fräser gemacht und bin ein halbes Jahr vorzeitig entlassen worden. Dieses Verfahren ist nicht noch einmal aufgerollt worden, damit du offiziell als unschuldig giltst und nicht vorbestraft bist? Nein. Warum nicht? Ich bin übers Oberlandesgericht Hamm gegangen und habe Beschwerde gegen meinen damaligen Richter eingereicht und das Verfahren wurde eingestellt und seitdem sind mir die Hände gebunden, weil ich nicht über eine anwaltschaftliche Ausbildung verfüge und dementsprechend nicht in die nächste Instanz gehen kann. Weil du über was für eine Ausbildung nicht verfügst? Also ich durfte einmal eine Beschwerde einreichen, beziehungsweise durfte einmal über das Oberlandesgericht Hamm gehen. Hm. Und eine weitere Instanz, also das Landgericht oder weitere Gerichte oder höhere Instanzen darf ich als Privatperson nicht in Anspruch nehmen. Das Recht habe ich nicht. Habe ich jetzt keine Ahnung von. Werden jetzt Juristen gleich große Ohren kriegen und überlegen, was kann man da machen. Aber dazu vielleicht später noch. Du sagst, du hattest ein großes Drogenproblem. Kann es sein, dass du das vielleicht doch gemacht hast bei deiner damaligen Lebensgefährtin, aber du es gar nicht mehr richtig weißt, weil du bekifft warst oder weiß ich was? Nein, zu dem Zeitpunkt habe ich weder, also als sie mich abholte, war ich nicht betrunken, ich hatte keine Drogen konsumiert. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, weil wir uns ungefähr ein Dreivierteljahr vorher nicht mehr getroffen hatten. Dreivierteljahr nicht mehr gesehen? War das da schon zu Ende, oder? Ja, wir waren ungefähr ein Dreivierteljahr getrennt. Und wie lange wart ihr insgesamt zusammen? 2 Jahre, 2,5. Und du warst, als ihr euch getroffen habt, komplett clean und klar? Ja. Welche Drogen hast du konsumiert? Also Haschisch und Alkohol. Haschisch und Alkohol? Ja, klaren Schnaps. Was glaubst du, warum deine Freundin dir das angetan hat und dich dessen bezichtigt hat? Ich weiß nicht, zu Anfang dachte ich, vielleicht wollte sie mir helfen. Ja, und letztendlich gehe ich davon aus, dass sie einen Freund hatte und der am nächsten Tag roch, dass ein fremder Mensch halt in der Wohnung gewesen ist. Am nächsten Tag? Ja, am nächsten Tag. Riecht man das dann noch? Ich glaube schon. Also ich bin ja mit ihr ins Bett gegangen, habe dann zu ihr irgendwann gesagt, nachdem sie mich anfeuerte, mach fester. Ich habe zu ihr gesagt, hör auf. Ja, dann bin ich duschen gegangen. Und dann. Was war denn das jetzt ganz genau? Was ist da in der Nacht passiert? Also, ihr habt miteinander geschlafen? Ja. Und das hat sie freiwillig auch mitgemacht? Ja. Sagst du? Und was hat sie dann gesagt, ganz konkret? Ab welchem Punkt war es aggressiv von deiner Seite aus und gewalttätig? Gesagt hat sie in der Nacht überhaupt nichts. Wir sind, nachdem wir zusammen Geschlechtsverkehr hatten, nebeneinander eingeschlafen. Mhm. Oder wir wollten nebeneinander einschlafen in löffelige Stellung. Und ich habe sie gefragt, was ist denn jetzt mit heute Nachmittag? Weil wir uns ursprünglich dann, nachdem sie mich von zu Hause abholte, hatte ich meine Tasche gepackt, weil wir zur Kirmes wollten. Mhm. Und da habe ich sie gefragt, was ist denn mit heute Nachmittag? Da hat sie mich nur gebeten, lass mich in Ruhe. Ich möchte drüber nachdenken. Daraufhin ging ich duschen. Und eine Stunde später, oder eine halbe Stunde später, begab ich mich nochmal zu ihr, habe sie gefragt, wie geht's dir? Da hat sie nur noch gewimmert und daraufhin habe ich sie noch vorgelassen. Ins Wohnzimmer, habe mich hingesetzt und dann kam sie mit einer Decke bekleidet ins Wohnzimmer und hat gesagt, jetzt geh bitte. Daraufhin bin ich gegangen. Das war alles in der Nacht noch? Ja. So, das war jetzt deine Version. So sagst du, ist die Nacht abgelaufen. Wie hat sie die Nacht geschildert? Sie hat die Nacht so geschildert, dass ich sie von ihrem Schreibtischstuhl, also wir kamen nicht auf den Gedanken, wer wo welche Tür aufgesperrt hat, sondern ich habe sie von ihrem Schreibtischstuhl gezerrt, aufs Bett geworfen und gewaltig oder mit Gewalt halt ausgekleidet. Und dann? Da fängt der ganze Spaß schon an, das stimmt von vorne bis hinten nicht. Mhm. Was hat sie weiter gesagt, was du dann angeblich getan hast? Nichts. Also sie hat aufgrund meines aggressiven Verhaltens, weil ich halt ich bin sehr laut manchmal, ich schreie herum und aufgrund dieses Verhaltens fühlte sie sich halt so in die Enge getrieben, dass sie sich willenlos entkleidete. Hat sie denn dann gesagt, dass du sie zum Geschlechtsverkehr quasi dadurch gezwungen hast? Ja, so legte der Richter das aus, dass sie sich halt... Also ist es schon eine Art von Vergewaltigung dann gewesen? Ja, ja. So wie sie es gestellt hat, ja. Also, wenn es jetzt alles so ist, wie du es sagst, ist es ja ein Unding, dass die Frau dir das angetan hat. Von der Frau möchte ich gar nicht sprechen. Vielleicht, ich meine gut, lass sie ihre Beziehung gerettet haben oder vielleicht habe ich mich auch in dem Moment ein bisschen beschützt gefühlt, weil ich von meiner Drogenabhängigkeit runterkommen wollte. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Die was? Wenn jemand drogenabhängig ist oder Alkohol getrunken hat, ja, und zur Gerichtsverhandlung geht und der Richter noch niemals prüft, bist du überhaupt fähig, an dieser Verhandlung teilzunehmen, dann ist das kommt er seiner Garantenpflicht nicht nach. Also, du wirfst quasi dem Richter oder dem Gericht vor, dass die das nicht geblickt haben, dass du das fälschlich zugibst? Oder wie? Ja gut, das kann man natürlich sagen, aber in erster Linie bist ja natürlich du schuld, dass wenn du so dumm bist und etwas gestehst, was du gar nicht getan hast und dafür 3 Jahre in den Knast gehst, wenn du das weiter abgestritten hättest, hätte doch Aussage gegen Aussage da gestanden, oder? Richtig, weil es kam nicht zum Orgasmus, es sind keine Spuren fallen, es gibt keine Gewalt in dem ganzen. Das heißt, letztendlich hast du dir, natürlich die Hauptschuld trägt natürlich die Frau, weil die dich fälschlich beschuldigt hat, aber diese 3 Jahre Knast hast du dir selbst eingebrockt. Ja. Wie siehst du es heute jetzt nach einem großen Abstand? War das richtig so? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite waren es 3 verlorene Jahre. Aber du hast eine Ausbildung gemacht? Das ja, aber zum anderen muss ich dazu sagen, alles das, was ich irgendwann mal an Gewalt einer Frau oder meiner Freundin damals, ob das nur Gewalt war oder auch das Fremdgehen und alles Laute, was ich irgendwann mal einer Frau angetan habe, die wollte ich damit gut machen. Ob mir das jetzt gelungen ist, weiß ich nicht. Ist ein doofer Schritt und ob ich meine... Verstehe ich nicht richtig. Zum Beispiel, es gibt so Situationen im Elternhaus. Dann wird man auch seinen Eltern gegenüber mal handgreiflich und für all das wollte ich mich entschuldigen. Ach so, das heißt, du hast schon mal Gewalt Menschen gegenüber angewandt? Ja. Auch Frauen gegenüber? Ich habe meine Mutter gehauen, ja. Hast du deine Mutter gehauen? Ja. Das ist ja ganz schlimm. Was heißt gehauen? Gehauen klingt so harmlos. Du hast deine Mutter geschlagen. Ja, ich hab so Haare gezogen. Warum? Tja, warum? Weil sie mit meinem Stiefvater vorher, also, naja, weil sie besoffen hat. Und weil ich mir das nicht mit angucken wollte. So, und weil ich keine Zeit für mich hatte. Und weil ich halt nicht richtig erzogen wurde. Und weil ich mir zu Oma musste am Wochenende oder mich dort lieber aufgehalten habe. Okay, das heißt, all die Schuld, die du meinst, auf dich geladen zu haben in deinem Leben, meintest du dadurch dann wieder abzuladen, indem du ins Gefängnis gehst. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Hm. Und jetzt, was ist jetzt? Jetzt bist du 2 Jahre draußen. Wie lebst du jetzt? Ich bin seit 8 Monaten in einer Beziehung. Mhm. Hab seit 3 Monaten einen festen Job. Sehr gut. Und trinkst hoffentlich nicht und nimmst keine Drogen. Ich trinke fast nichts und nehme keine Drogen. Was heißt fast nichts? Tja, wenn ich jetzt sage, ich trinke... Also sagen wir, schöne Scheiße, du trinkst wieder. Richtig. Da könnte ich jetzt meine Bewährungshelfer zuhören und mich direkt vorladen und dann gehe ich für das letzte halbe Jahr noch weg. Meine Bewährungsauflagen sind wie folgt: Ich darf nicht trinken, nicht rauchen. Nicht rauchen? Gut, jetzt keine Drogen konsumieren. Achso, ja, Drogen, ist klar. Ja. Abgesehen von dieser Bewährungshelfer-Geschichte da, warum tust du dir das denn an? Sei doch froh, dass du weg warst von dem ganzen Dreck. Bist du in, ja? Warum tust du es dir an? Das war mal, der alte Trotz kam einfach wieder zurück. Und da rauszufinden, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nochmal angerufen habe. Weil ich mich vor zig Jahren schon einmal bei dir telefonisch meldete und wegen meiner Alkoholsucht anrief. Und vielleicht muss ich mich einfach mal wieder selbst in den Hintern treten. Ja, das will ich gerne machen, Stefan. Also du hast ja nun eine bizarre Vergangenheit hinter dir. Und harte Zeiten. Und letztendlich hängt das alles mit der Sucht zusammen. Wärst du nicht in einer Sucht gewesen, wäre das alles nicht so gekommen. Du hast schon genug deines Lebens versaut und kaputt gemacht und Jahre weggeschmissen. Und jetzt hast du eine Chance, eine reale Chance, eine reelle Chance auch, vernünftig zu leben. Du bist draußen, du hast einen Job, du hast eine Ausbildung, du hast eine Freundin. Schmeiß es doch nicht schon wieder weg, verdammt nochmal. Schmeiß es nicht schon wieder weg. So, jetzt werden wir dir gleich noch eine Beratungsstelle oder Therapie irgendwas an die Hand geben. Wenn du es nicht alleine schaffst, geh ganz schnell dahin und hol dir Hilfe. Ganz schnell. Und ich vermute mal, dass der ein oder andere juristisch bewanderte Mensch uns auch noch eine Mail schreibt, was du auch noch tun könntest, damit du wieder eine saubere Weste hast. Denn du giltst ja jetzt als vorbestraft. Und wegen einer üblen Sache vorbestraft. Es wäre schön, wenn du ein saubere Papier reitest im übertragenen Sinne. Ne? Natürlich wäre es schön. Ja. Also, zuallererst etwas straffrei leben. Also ihr lieben Juristen, bitte, wenn ihr dann eine Idee habt, was Stefan machen kann, bitte mailen und wir reichen es an ihn weiter. Wir haben es gerade von Max gehört, oftmals funktionieren diese Sachen sehr gut. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Stefan. Sabine ruft dich gleich an und ab morgen trinkst du keinen Tropfen Alkohol mehr. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. So. Bitte auflegen, wir melden uns gleich. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Und hier ist Dagmar. Dagmar ist 55. Guten Morgen, Dagmar. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dagmar. Um was geht's? Bei mir geht's darum, gestern haben 2 Leute vom Jobcenter angerufen ja. und beschwert, dass sie da so schlecht behandelt werden. Mhm. So, und ich möchte jetzt eigentlich sagen, dass man als Arbeitslosengeld 4-Empfänger, dass man da auch eigentlich sehr schlecht behandelt wird. Also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht. Das ist, übrigens, ich unterbreche mir eben kurz. Gut, dass du anrufst, dass wir die Seite auch mal hören. Denn ich hatte auf meiner Facebook-Seite auch einige Einträge, wo gesagt wurde, dass die Kunden, so werdet ihr ja genannt, die da hingehen, dass die Kunden eben auch oft von den Angestellten der Agentur sehr abschätzig und schlecht behandelt werden. Hast du solche Erfahrungen gemacht? Ja, die habe ich gemacht. Erzähl mal. Also ich bin also bestimmt nicht gerne arbeitslos. Ich möchte arbeiten. Ich habe 22 Jahre in einer Firma gearbeitet, bin unschuldig da reingerutscht, habe auch in der Zeit einige Lehrgänge gemacht. Ich habe sogar voriges Jahr noch eine Umschulung zur Bürokauffrau gemacht. Und was hast du vorher gemacht? Ich bin vom Beruf Einzelhandelskauffrau. Mhm. Und um eben halt mich beruflich weiterzubilden. Und ich bin eigentlich auch ein Mensch, der nicht gut zu Hause rumsitzen kann, mhm, und gar nichts machen kann. Die haben mir sowas bewilligt. Das war auch nicht billig. Mhm. Das habe ich alles gemacht. Ob ich jetzt mehr Chancen habe, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, weil das, glaube ich, auch viel am Alter hängt. Mhm. Wird ja immer gesagt, es werden jetzt auch ältere Leute eingestellt. Ich merke da nichts von. Ja. Aber wenn ich hatte jetzt einen Job, da habe ich 5 Monate gearbeitet. Mhm. So, das war wirklich kein Traumjob. Ich habe meine Arbeit vernünftig gemacht, hatte leider eine Kollegin, die mich wirklich gemobbt hat, weil die das nicht vertragen konnte, dass noch eine andere Frau da arbeitet. So, die hat mich so gemobbt, hat das aber nicht geschafft, dass ich da aufgehört habe. Dann hat sie irgendwas erfunden und dann hat man mir in der Probezeit gekündigt. So. Mhm. Somit musste ich also wieder dahin und ich bin da mit Grauen hingegangen, weil ich ja die Erfahrung schon mal gemacht hatte. Man hat mir also zum 30. Januar gekündigt. Mhm. Ich habe am 27. Januar die Kündigung bekommen, bin am 30. morgens direkt dahin. Mhm. Hab das alles vorgetragen, hab dann auch meine Anträge bekommen. Und da ich ja einige Sachen auch wegschicken musste, um das dann ausfüllen zu lassen, bin ich dann am 13. Februar wieder dahin. Und dann auf einmal fiel denen ein, dass ich wieder was haben musste. Und allein schon dieser Blick, wie die einen anguckt, so von oben bis unten, man muss ja wirklich alles darlegen. Ich habe keine Geheimnisse, aber man kommt sich vor, als sitzt man wirklich nackt vor, mhm, denen. Also ich habe das zumindest. Bist du denn von dieser Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter auch unfreundlich behandelt worden? Ja, die hat mir nochmal so einen Antrag gegeben, den ich zu meinem Arbeitgeber schicken musste. Und der ist ja nicht hier, wo ich jetzt wohne. Mhm. Und da habe ich gefragt, wieso ich denn schon wieder sowas dahin schicken müsste. Und da meinte die, das wäre eine Arbeitsbescheinigung. Und außerdem wollten die wissen, warum die mir gekündigt haben. Mhm. Weil sie sagte, es könnte ja sein, dass ich mit Absicht irgendwas gemacht hätte, damit ich wieder Hartz IV bekomme. Mhm. Da habe ich die angeguckt und habe gesagt, hören Sie mal, für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Weißt du, ich glaube, das ist fatal, das Ganze. Natürlich werden die Mitarbeiter auch mit solchen Fällen konfrontiert, dass Menschen sowas machen. Ja gut, und aber die sind dann, ich meine, ein bisschen Menschenkenntnis muss man haben. Ja, das finde ich allerdings auch. Das finde ich auch. Muss ich auch jedem, ja, die Chance geben, ja, ja, zu zeigen, wie man ist. Mhm. Und das heißt, also man kommt sich da sehr gedemütigt vor und, ja, sehr, sehr klein und, ja, wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm, ne? Mhm. Also ich meine, ich sitze jetzt teilweise zu Hause und mich macht das alles verrückt, ne? Mhm. Weil ich natürlich das nicht mit Absicht gemacht habe, sowas. Ich würde lieber arbeiten. Ja, ja, ja, ja, ja? Und das, was man da an Geld bekommt, ja, das reicht gerade, dass man einigermaßen über den Monat kommt. Wenn ich dann sowas höre, dass der Wolf da so viel Geld kriegen soll, da kriege ich natürlich auch so einen Hals, ne? Ja, das ist in der Tat ein Hohn für alle Hartz-IV-Empfänger. Das ist wirklich ein Hohn. Da macht jemand einen Job, wie lange war er jetzt? Ein Jahr, ne? Nicht mal ein bisschen länger als ein Jahr. Nee, was ich jetzt gemacht habe, war nur 5 Monate. Nein, nein, der Wolf meine ich. Ja. Und kriegt dann Zeit seines Lebens als relativ junger Mann noch so viel Geld. Das, ja, ist nicht erklärbar nach außen, das ist nicht vermittelbar. Das ist, und wenn ich dann höre, dass sie sagen, ja, die Hartz-IV-Empfänger, denen soll man nicht zu viel geben, weil die sollen ja wieder arbeiten, mhm, ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich leiste mir gar nichts. Der einzige Luxus, den ich habe, ist mein Auto. Ja, und weißt du, ja, was ich auch sehr ungerecht finde, ist, dass bei Hartz-IV-Empfängern wird, wenn sie irgendwas nebenher noch arbeiten, wird es natürlich verrechnet, wenn es eine gewisse Höhe übersteigt. Ja, ja, natürlich. Das habe ich auch gemacht, aber da kriegt man so viel Abzüge, das lohnt sich im Endeffekt so gar nicht. Aber wenn Herr Wolf, ja, demnächst weiter als Rechtsanwalt in einer Anwaltskanzlei arbeitet oder irgendwo anders sehr viel Geld verdient, wird das nicht verrechnet. Nee, das, genau, kommt alles noch oben drauf. Ja. Und das sind Ungerechtigkeiten, die einfach nicht dem Volk zu vermitteln sind. Nee, auf keinen Fall. Also das habe ich mir schon gedacht, als gestern die Mitarbeiter angerufen haben. Aber das kann man natürlich auch verstehen. Auch die Mitarbeiter der Agenturen werden üble Erfahrungen machen. Das, ja, gut, wirst du auch sicherlich glauben. Ja, das mag ja sein, ne? Aber die müssen Profi genug sein, um dann auch wiederum, so wie du sagst, so eine gewisse Menschenkenntnis aus sich rauszukitzeln, dass sie jemanden wie dir dann freundlich, sachlich gegenüberstehen. Ja, schon richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher da eine Frau erlebt, die mir wirklich geholfen hat, nur noch ganz kurz. Als ich mich das erste Mal da arbeitslos gemeldet habe und dann in Hartz IV gerutscht bin, da hat man den Antrag abgelehnt, weil ich eine Lebensversicherung hatte. Mhm. Und da haben die mir gesagt, ich müsste die Lebensversicherung kündigen, dann sollte ich von dem, was ich eigentlich dadurch zu viel an Vermögen, die rechnen das ja als Vermögen, was ich dann als Vermögen habe, da sollte ich 2 Monate von leben und dann könnte ich das wieder beantragen. Das heißt, ich habe eine Lebensversicherung, die ich für mein Alter mir angeschafft habe. Das ist absurd, ist das, ja. Oder wenn mir was passiert, dass meine Kinder mich unter die Erde bringen, damit die keine extra Kosten haben, so, dann hätte ich die kündigen sollen, dann hätte ich die nicht mehr gehabt, dann hätte ich aber trotzdem vielleicht noch ein paar tausend Euro gehabt und dann hätte ich wieder Arbeitslosengeld 2 beantragen können, dann hätte ich das bekommen. Ja, ja, es ist absurd. Es ist völlig absurd. Mit wie vielen Leuten hattest du bisher da zu tun schon auf der Agentur? Ja, das Schlimme ist, man hat ja eigentlich immer jemand anders. Ne? Man hat ja eigentlich auch keine Ansprechperson. Gab es von denen, mit denen du es jetzt zu tun hast, nur diese eine Person, die nett zu dir war, die freundlich war? Eine, ja. Eine, nur eine bisher. Wie das damals abgelehnt wurde, da habe ich zu ihr gesagt, ich bin, weiß Gott, kein Rassist, aber ich kenne sehr viele Ausländer, es gibt ja auch sehr nette, genauso wie es unter Deutschen keine Netten gibt, und die erzählen überall rum, die kriegen das, die kriegen das, die kriegen das, die haben das tollste Auto in der Garage stehen und was weiß ich. Ja, und dann habe ich gesagt, und ich bin unschuldig da reingerutscht und ich brauche jetzt eure Hilfe und mich wollt ihr jetzt hängen lassen. Und dann hat sich wirklich eine Frau super dafür eingesetzt und ich war ihr auch sehr dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest ein Lichtblick. Ja, das in war der ganzen Sache. Einer, aber jetzt habe ich wieder eine. Also, ich habe das jetzt so zur Kenntnis genommen und du sprichst da wahrscheinlich genauso vielen aus der Seele, wie gestern die Mitarbeiter der Agentur vielen Kollegen aus der Seele gesprochen haben. Also es ist ein Dilemma, so kann man es einfach feststellen. Dagmar, danke für deinen Anruf und für deine Sichtweise aus deinen Erfahrungen. Ja, ich danke auch und mach weiter so. Ich finde deine Sendung richtig toll. Dadurch, dass ich arbeitslos bin, kann ich die auch gucken. Ja, genau, ja, ja. Alles Gute, vielen Dank, Dagmar. Alles Tschüss. Klar. Tschüss. Ciao. Und hier ist Doretta, 25. Doretta. Ja, Loretta mit L. Ach, Loretta. Ja. Ich wunderte mich gerade schon, Doretta. Dora kenne ich, aber Doretta. Also Loretta. Loretta, genau, richtig. 25. 25, richtig, genau. Und Loretta kommt aus Italien? Nee, also der Name ursprünglich, glaube ich, ja, aber also meine Eltern sind nicht Italiener oder so. Ich komme aus Hamburg und... Eine Hamburgerin. Richtig, genau. Die Loretta heißt. Ja. Loretta, um was geht's? Und zwar geht es darum, dass ich so ein bisschen im Zwiespalt bin zwischen, also ich weiß nicht so richtig, was eine richtige Entscheidung ist. Und zwar ist mein Freund in Australien gerade und zwar schon seit 5 Monaten und wir sind halt schon sehr lange zusammen, von daher... Wie lange? 8 Jahre. 8 Jahre? Ja. Wow. Ja, genau. Also von daher ist das jetzt mal so die Entscheidung, dass er sagt, er braucht jetzt ein halbes Jahr mal... also um sich kennenzulernen und überhaupt mal so eine Erfahrung zu machen. Also er ist so auf Reisen, er reist da so rum? Also das war ursprünglich der Plan. Er ist in Sydney gelandet und ist hat festgestellt, dass das Leben in Hostels nicht so sein Ding ist und er bleibt jetzt in Sydney und ja. Und bleibt aber nur noch einen Monat dann, oder wie? Also ja, ursprünglich geplant wäre er in 4 Wochen da. Mhm. Also er hatte eine sehr schwierige Anfangszeit da. Hat er fast täglich angerufen und gesagt, dass es ihm nicht gut geht und ich habe ihn halt versucht zu unterstützen von hier aus, so gut wie ich es kann, weil ich das auch total unterstütze, diese ganze Aktion von ganzem Herzen. Du bezahlst das? Nein, nein, nein. Nein, nein, aber ich stehe halt voll und ganz hinter dieser Entscheidung. Ich habe es ganz falsch verstanden, ja. Ja, und jetzt ist es halt so, dass er schweren Herzens mehr oder weniger für sich entschieden hat, dass er noch länger bleiben möchte. Was heißt denn länger, noch länger? Ja, noch bis September. Bis September noch? Was macht er denn da die ganze Zeit in Sydney, wenn er nur in Sydney ist? Ja, der hat da einen Job auf dem Bau. Ach so. Genau, also er verdient da relativ... Ach so, er bummelt nicht rum, er haut richtig rein da. Ja, er haut richtig rein. Er arbeitet morgens um 6 bis um 7 abends. Also er haut richtig, richtig rein. So. Er ist auch so ein Anpackertyp. Also. Ja. Nicht schlecht. Wie alt ist er? 25 auch. Ja. Wo ist jetzt dein Zwiespalt oder dein Dilemma? Ja, also mein Dilemma ist insofern, dass ich ihm diese Verlängerung total gönne und da auch ihm gegenüber eigentlich gar keine Vorschriften machen möchte, dass er zurückkommt. Mhm. Auf der anderen Seite vermisse ich ihn halt auch tierisch und kann eigentlich gar nicht noch länger ohne ihn sein. Oh je. Ja. Und er? Ja, also er sagt auch immer, dass er mich sehr vermisst und wenn wir dann skypen und so. Immerhin kann man das, stell dir vor. Früher konnte man das alles gar nicht. Da schrieb man mal irgendeinen Brief, der kam dann in 4 Wochen irgendwann an. Ja, das stimmt. Skypen das ist ja schon super. Da ist man ja ein ganz, Luxus, der, ja, ganz, der toll ist. Ganz auf irre. Jeden Fall. Und wir skypen auch 1 bis 2 Mal die Woche. Also nochmal, das Dilemma ist, was, dass du so hin und her gerissen bist, ihn zu bitten, doch früher zu kommen. Hab ja, aber ihn, also das Problem ist eigentlich, dass ich gar nicht weiß, was richtig wäre. Also darf ich so egoistisch sein, zu sagen, er muss früher kommen oder muss ich so selbstlos sein und sagen, es ist seine freie Entscheidung? Lass uns mal überlegen, was am klügsten ist. Ja. Bis September. Ja. Mhm. Und du bist voller Sehnsucht und hättest ihn am liebsten jetzt schon im April. Ja, also zumindest, also ich bin im Mai, lerne ich Paragliding. Ja. Da bin ich in Bayern 1 Monat lang und da habe ich sowieso schon gesagt, ja, Felix heißt er, mach doch ein bisschen länger, dann sehen wir uns nicht hier nur 2 Wochen, dann kannst du noch den ganzen Mai da sein und dann kommst du halt am 1. Juni wieder. Und das war eigentlich auch unsere Verabredung. Also von daher ist Juni eigentlich das, womit ich total Chico bin sozusagen. Also das kann ich verstehe. Aber er möchte wirklich sehr gerne und ihm macht es Spaß und er möchte auf jeden Fall bis zum September dort bleiben, sagt ja, er. Ja, genau, also er ist halt jetzt. Ihm liegt da viel dran. Er ist jetzt erst in Australien angekommen. Und jetzt will er auch da bleiben. Genau. Und er sagt, der einzige Grund, weswegen er nach Hause kommen wäre, wäre ich. Ach, wie süß. Ja, also er hat. Loretta, ich freue mich erstmal darüber, dass ihr beide noch euch so sehnsuchtsvoll liebt nach 8 Jahren. Ich hatte ja schon Sorge, dass er sich da irgendwie verliebt hat, als du gerade angefangen hast zu erzählen oder du hast dich verliebt. Aber das ist ja alles gut. Ja, darum mache ich mir auch gar keine Gedanken. Nein, jetzt finde ich wirklich, lass ihn da bis zum September. Ja, lass ihn da. Wenn du jetzt den ganzen Mai deinen Kram da machst, da ist schon wieder 1 Monat rum. Ja. Und über was reden wir dann? Dann reden wir doch über 2, 3 Monate. Das ist noch der Juli, nee, 2 Monate. Dann ist noch der Juli und August. Der Juli, Juni, Juli, August ist dann. Ja, das sind noch 3 Monate, ja. Bestünde denn nicht die Möglichkeit, dass du vielleicht eine kleine Reise dorthin machst? Ja, also es ist so, dass er, das Problem ist, dass er nicht möchte. Ja, genau. Weil er sein Ding da erstmal für sich so machen möchte. Ja, genau, richtig. Also er ist bei der Bundeswehr gewesen vorher 2 Jahre lang und war da total eingefärcht irgendwie und hat jetzt halt so einen Freiheitsdrang und muss sich selbst halt erleben. Und wenn ich dann dazukomme. Genau, das ist wieder eine andere Zeit und eine andere Welt für ihn. Ja, genau. Und ich bin halt auch ein Mensch so. Loretta. Ja, ich nehme ihn auch so ein bisschen ein. Ich finde, du solltest jetzt tapfer sein und sagen, wir lieben uns, das ist wunderbar. Mhm. Er will ein bisschen jetzt mal sein Ding da machen. Das finde ich auch gut, dass man das macht, dass man nicht immer so aufeinander hockt. Ja, das ist ja auch der Zwiespalt. Genau. Beiß auf die Zähne und durch. Und was meinst du, wie sehr ihr euch dann freut, wenn er im September zurückkommt? Mach du auch noch irgendwas Schönes im Sommer, vielleicht mit einer Freundin zusammen, dass du ein bisschen abgelenkt bist. Also mein ganz eindeutiger Rat, lass ihn in Ruhe, er wird es dir hoch anrechnen, glaube ich. Er wird es dir hoch anrechnen. Ja, das habe ich halt immer so das Gefühl, dass ich das nicht so richtig, also er kann das zumindest nicht so ausdrücken. Ich weiß nicht, ob er das so wertschätzt. So. Ich glaube schon. Ich glaube, andererseits würde es ihm vielleicht sehr auf die Nerven gehen, wenn du jetzt zerren würdest und sagen würdest, komm doch. Ja, ich mach's halt. Mach's nicht. Ich glaube, für eure Liebe ist es gut, wenn du es nicht machst und ihr schön euch dann auf das große Wiedersehen im September freut. Ja. Ist mein Ratschlag. Okay. Alles ja, also als Mann kann man das ja vielleicht dann auch ganz gut objektiver sehen. Ich hoffe das. Ja. Liebe Loretta, ich wünsche dir gutes Durchhaltevermögen. Ja, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. So, meine Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Wasser. Ich möchte gerne mit euch über Wassergeschichten reden. Was habt ihr wegen Wasser oder im Wasser schon alles erlebt? Schönes und Trauriges, Unglücke, Unfälle. Vielleicht habt ihr jemanden gerettet aus dem Wasser oder vielleicht seid ihr gerettet worden. Vielleicht habt ihr ein Unglück erlebt durch Wasser, vielleicht eine große Überschwemmung mitgemacht oder vielleicht wart ihr in Thailand bei dem schlimmen, schweren Tsunami vor ein paar Jahren. Was auch immer. Welche Beziehung habt ihr zum Wasser? Es gibt ja auch Krankheiten, da hat Wasser, spielt Wasser eine Rolle. Also wenn ihr gerne mit mir über Wasser morgen reden wollt, dann meldet euch ab 0 Uhr bitte schon per Telefon oder Mail domian@wdr.de. Hier ist Sabrina. Sabrina ist 19. Guten Morgen. Hallo. Sabrina, was ist dein Thema? Ja, es geht um meine Eltern wegen Schlagen. Ja. Du wirst geschlagen von deinen Eltern? Ich wurde, ja. Wie? Bis vor einem Vierteljahr noch. Bis vor einem Vierteljahr? Ja. Du bist ja eine erwachsene junge Frau. Ja, ich weiß. Und wie lange wurdest du von deinen Eltern geschlagen? Boah, das ging über längere Zeitraum, so ungefähr bestimmt 8 Jahre. 8 Jahre? Ja. Also dann die ganze Jugendzeit. Ja. Früher als kleines Kind wurdest du nicht geschlagen? Das weiß ich nicht. Weißt du? Da habe ich keine Erinnerung. Ah. Beide Eltern haben dich geschlagen? Ja, meine Mutter und mein Stiefvater. Aber erst richtig schlimm wurde es, wie vor 7 Jahren bei meiner Mama mein Stiefvater geheiratet hat. Mhm. Und beschreib mal, wie haben die dich geschlagen? Ja, das ging um Kleinigkeiten. Zum Beispiel, es war egal, ob ich ein bisschen später gekommen bin, wenn ich den Bus verpasst habe. Mhm. Ich durfte auch nicht mit Freundinnen, durfte ich nicht kurz in die Stadt. Ich musste immer pünktlich daheim sein. Mhm. Und ja, und dann musste ich immer auf meine kleine Geschwister aufpassen. Und wenn die dich dann geschlagen haben, haben die dich mit der Hand geschlagen? Nee, das war nicht nur die Hand. Das war Kochlöffel und Federballschläge. Federballschläge? Ja. Und wohin haben die dich dann geschlagen? Also ganze Körper eigentlich. Auch an den Kopf? Ja, das war auch schon dabei. Das war am häufigsten mit dem Kochlöffel. Und beide, sowohl die Mutter als auch der Stiefvater, haben das gemacht? Ja, die sind öfters beide auf mich losgegangen. Außer Ausnahmen war, wo mein Stiefvater zwischen mir und meiner Mutter dazwischengegangen ist, weil ich habe schon am Boden gelegen und meine Mutter hat als noch mir mit ihrem Fuß ins Gesicht getreten. Mit dem Fuß ins Gesicht getreten? Ja. Und da ist der Stiefvater sogar dazwischen gegangen? Ja, das war aber das erste und das letzte Mal. Da war ich 15. Aber wenn du auf dem Boden liegst und deine Mutter tritt dich mit dem Fuß ins Gesicht, musst du doch verletzt gewesen sein im Gesicht. Ich habe neben so kleines Pfeilchen gehabt am rechten Auge. Also es war nichts gebrochen? Nee, das nicht. Wie erklärst du dir das, dass die so aggressiv sind? Ich habe sie gerade nicht verstanden. Ich sag, wie erklärst du dir das, dass die so bösartig sind? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das kann ich mir selber nicht erklären, warum, was für Aggressionen die haben. Es gibt noch kleine Geschwister, sagst du? Ja. Und sind die den kleinen Geschwistern gegenüber auch so aggressiv? Also eher mein Stiefvater zu meinem kleinen Bruder. Also das ist mein Halbbruder, aber ich sehe ihn an wie mein richtiger Bruder, weil das ist einfach. Ich bin mit dem groß war. Mhm. Nun, ist das ja passiert? Du hast es gerade gesagt, das ist noch gar nicht so sehr lange her. Da warst du schon eine junge, erwachsene Frau. Hast du dich dann gewehrt? Ja, und zwar das letzte Mal war ich noch bei meinem Stiefvater zu Hause. Das war ein Heiligabend, mittags, am 24. Dezember. Mhm. Und dann war ich mittags dort. Und halt mein Stiefvater ist, wenn ich das so sage, das asozial mit meinem kleinen Bruder umgegangen. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, dass er normal mit dem Kleid reden soll. Und er hat es einfach nicht gemacht. Und wie ich mich eingemischt habe, dann hat er zu mir gesagt, hopp, du kleines, ich sag's jetzt lieber nicht, sind halt böse Wörter gefallen. Mhm. Und ja, dann hat er mich versucht rauszuschmeißen, hat mich an die Haare gezogen. Dann hat er meine Mutter auf der Arbeit angerufen, dann wollte ich sie sprechen und ich habe sie halt nicht an die Hörer gekriegt. Hast du dich denn da gewehrt, als er das gemacht hat? Ja, ich habe mich gewehrt. Ich habe ihm AW gemacht. Ja. Das war das letzte Mal? Das war das letzte Mal und dann habe ich keinen Kontakt mehr gehabt. Und noch nicht einmal mit meinem kleinen Bruder. Ja, was natürlich traurig ist. Ja. Wie alt ist der kleine Bruder? Der wird jetzt 8. Ja. Du wohnst jetzt in der eigenen Wohnung? Hallo? Weg. Das ist aber schade. Wir versuchen sie nochmal anzurufen, wenn wir es nicht mehr schaffen jetzt in der Sendung. Ruft auf jeden Fall unsere Psychologin nochmal an. Nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Wasser. Ich möchte gerne mit euch über generell übers Wasser reden, was ihr mit Wasser schon erlebt habt, wegen Wasser. Vielleicht habt ihr einen Unfall im Wasser gehabt oder wegen Wasser einen Unfall, ein Aquaplaning, Autounfall beispielsweise. Vielleicht habt ihr jemanden das Leben gerettet. Vielleicht seid ihr im Eis eingebrochen und euch hat jemand gerettet. Vielleicht habt ihr einen lieben Menschen See bestatten lassen und habt dadurch eine besondere Beziehung zu Wasser. Oder vielleicht betreibt ihr einen ganz ausgefallenen, extremen Wassersport, den wir so vielleicht gar nicht kennen oder die Art und Weise nicht so kennen und ihr wollt uns davon erzählen. Sehr gerne. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch mailen, domian@wdr.de. So, jetzt machen wir weiter mit Nelly. Nelly ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Nelly. Hi, Domian. Hallo, Nelly. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's. Ich habe heute einen ganz, ganz großen Tag. Du hast einen ganz großen Tag? Ja. Nämlich? Ich bin mit meiner Diagnose 30 Jahre geworden. Du bist mit deiner Diagnose 30 Jahre geworden. Welche Diagnose war das? Spinale Muskelatrophie. Du kennst mich. Jetzt gerade rattert's bei mir im Gehirn. Wir kennen uns. Du warst mal auf einer Lesung von mir in Köln. Ja, genau. Und du bist auch fleißig auf Twitter, glaube ich, aktiv, ne? Ja, oh Gott, ja. In der Tat, wir haben uns kennengelernt. Du bist eine schon sehr schwer kranke, sehr nette junge Frau. Dankeschön. Mit einer aufgrund der schweren Erkrankung sehr geringen Lebenserwartung. Ja, genau. Und so hatten wir uns hier in der Sendung ja auch schon mal unterhalten vor längerer Zeit. Ja. Und jetzt hast du heute Geburtstag. Ich habe heute Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch und alles Liebe, alles Gute von uns allen hier natürlich von Herzen. Danke. Vielleicht beschreib du noch mal, wenn die Leute sich natürlich, wenn sich nicht an unser Gespräch so erinnern, vielleicht die meisten, was das genau für eine Erkrankung ist, die du hast. Also ich sitze schon seit meiner Geburt im Rollstuhl und das ist eine fortschreitende Krankheit, die irgendwann mal zu Tod führt. Und mittlerweile kann ich nur noch sprechen und das Handy bedienen. Mhm. Und über die Nacht muss ich an eine Beatmungsmaschine, weil sonst der CO2-Wert ansteigt. Ist das eine Autoimmunerkrankung? Nee. Sondern wie könnte man sie erklären? Entweder stirbt der Nerv ab, der den Impuls vom Hirn in die Muskel gibt, oder der ist von mir gar nicht entwickelt. Ja, das heißt, wenn es ganz schlimm käme, würdest du ersticken? Genau. Ja. Und dadurch musst du nachts auch dann dieses Sauerstoffgerät bekommen? Genau, die Beatmungsmaschine. Ja, ich glaube, die hattest du damals auch bei dir, als wir uns gesehen haben. Genau. Das ist ja ganz toll, das freut mich aber wirklich sehr. Das freut mich sehr, du bist so tapfer. Du warst damals auch in unserem Gespräch so nett hier. Und ich kann mich da gut daran erinnern und natürlich bei unserer Begegnung auch damals. Wie? Ich war so schüchtern. Nein, das war alles völlig in Ordnung. Das war ganz normal. Wie wirst du denn nun deinen besonderen Tag? 30 Jahre bist du jetzt geworden. Also seit 2 Stunden, ne? Bist du 30 Jahre. Ich habe am 6. Das heißt am Dienstag. Wir haben ja mittlerweile Mittwoch. Ach so, verstehe. Dann ist der Geburtstag gerade 2 Stunden vorbei. Genau, Wie hast du diesen besonderen Tag verlebt? Also heute war mein ganzes Personal da, die auch nachts da sind. Mit denen haben wir ein bisschen gefeiert. Also da sind viele Pflegekräfte, die dich unterstützen, weil du sonst gar nicht alleine zurechtkommst. Die entlasten meine Mutter. Ja. Und am Wochenende kommt dann meine Familie. Sagst du es nochmal, wie viele Leute sich um dich kümmern müssen, weil du es alleine einfach nicht kannst aufgrund der Erkrankung? Das sind 5 Nachtschwestern. Die sind nicht gleichzeitig da, sondern im Wechsel. Also muss jede Nacht jemand bei dir sein? Ja. Heute Nacht, jetzt ist auch jemand da. Genau, sie sitzt neben mir. Schöne Grüße von hier aus. Mach ich. Das muss sein. Warum muss da jemand nachts dabei sein? Weil ich überwacht werden muss, falls die Maschine ausfällt oder falls die Sättigung trotzdem sinkt, dass man sofort eingreifen kann. Ich verstehe. Also das ist alles eine sehr, sehr, sehr krasse Sache. Aber du bist so tapfer und nun hast du deinen 30. erreicht. Ja. Liebe Nelly, nochmal, ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr. Bleib uns gewogen. Die Sendung ist gleich rum. Wir freuen uns immer, wenn wir von dir hören. Und im Namen des gesamten Teams hier alles, alles Gute und ganz viel Glück und auf die nächsten 30 Jahre. Dankeschön. Nelly, alles Liebe. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Julia, Jochen und ich lege euch nochmal nachtlager.de sehr herzlich ans Herz. Bis morgen. 1 Uhr Radio ist live, WDR Fernsehen. Bis dahin.